1 Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter, Roffelkopter. Dennis. Bahnbistro. Oh, hier im Zug bedient ja unser Nachbar Kifferkai. Hallo. Was kannst du denn empfehlen? Nach dem Aufwachen eine Pappe und vorm Einschlafen Haze. Ich nehme einen Flammkuchen. Ist aus. Dann ein Pizzastück. Ist aus. Was hast du denn? Eine Erkältung. Ich habe Zug gekriegt. Ich meine zu essen. Habt ihr Nürnberger? Ja, die sitzen da vorne und trinken Weißbier. Ja, servus. Boah, voll nervig. Da hat einer auf dem iPad die Tastaturgeräusche an. Ich kann raushören, was der eintippt. Ich bin wie ein Lippenleser. Nur für iPad. Was tippt er denn? Er tippt Pornhub.com. Und jetzt geile Gabelstapler im Getränkemarkt. Ja, ja, jeden das Seine. Liebe Fahrgäste, hier spricht Zugführerin Sie. Obwohl dies ein topmoderner Zug ist, klingt dieses Mikrofon, als wäre es aus einem Fischer-Preis-Kassettenrekorder aus den 70ern. Vielen Dank. Oh, unser Vermieter ist auch da. Tag, ihr Triebkopfschäden. Tag, Herr Braunschweig. Ich verrate euch ein altes Bahngeheimnis. Wenn man beim Wort Zugabteil ein E in die Mitte macht, heißt es Zugabeteil. Ich liebe Zugaben. Komm, wir machen auch eine. Geil. Komm, wir steigen hier aus dem Zug. Und wenn alle Zugabe rufen, steigen wir wieder ein. Ruft irgendwie keiner. Oh, jetzt fährt der Zug ab. Naja, machen wir halt Urlaub in Hamm. Yeah, Hamm, yeah. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de